D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Wir haben eine Lösung für alle, die immer schon frustriert waren von der Fußgängerzonen-Ewig-Shopperei. Kleid anprobiert, wieder nix. Noch eins anprobiert, wieder nix. Irgendwann ist man verschwitzt und hat schlechte Laune. Aber es kommt eine Lösung aus den USA auf uns zu, aus dem Silicon Valley. Und diese Lösung heißt Stitch Fix. Das ist eine Firma, die möchte uns zukünftig dabei helfen, dass wir nicht mehr durch Fußgängerzonen laufen müssen und irgendwann in Tränen ausbrechen. Martina Schulte ist da aus unserem Netzautorenteam. Stitch Fix, ich habe schon gesagt, eine Firma aus den USA, gibt es auch bis jetzt nur in den USA, aber was genau ist das jetzt? Das Besondere an Stitch Fix ist, dass es ein Algorithm-Enabled Styling Service ist. Also ein weiterer Angriff des Silicon Valley auf ein altes Geschäftsmodell nach der Taxibranche oder der Hotelindustrie wird jetzt quasi der Textileinzelhandel umgekrempelt oder wie man im Valley so schön sagt, disrupted. Die Idee ist, Stitch Fix will uns mit der Hilfe von Algorithmen die Suche nach der richtigen Klamotte abnehmen. Und das Unternehmen ist jetzt seit 4 Jahren am Markt und es funktioniert so. Jeden Morgen bekommst du als Abonnentin ein persönliches, jeden Monat bekommst du als Abonnentin ein persönliches Paket mit 5 Klamotten oder Accessoires, die Stylisten speziell für dich rausgesucht haben und die vorher genau auf deinen Körpertyp und deinen Geschmack angepasst worden sind. Und dabei helfen den Stylisten eben vor allen Dingen auch Daten und Algorithmen. Das ist halt das Besondere. Aber wie genau funktioniert es? Also ich muss erstmal mit denen ein langes Interview über mich ergehen lassen oder was? Oder mich zeigen oder... Also genau, der Stitch Fix-Algorithmus, der spuckt sozusagen die Empfehlungen für die Stylisten aus und die haben vorher, der Algorithmus hat sozusagen vorher ganz genau erfahren, was du jetzt irgendwie für ein Typ bist. Also was dir gefällt, was dir steht, dein Bodytype, deine Vorlieben, dein Budget. Da wird wirklich alles abgefragt, ne? Größe, Gewicht, wie oft du auf Dates gehst oder ob du manchmal in die Oper gehst, welche Juwelenfarbe du bevorzugst oder ob du lieber enge oder weite Kleidung machst. Dann gibt es so Fragen wie, bist du eine Mutter? Bist du kurvig um den Po? Welche Teile deines Körpers willst du betonen? Welche wegmogeln? Um Himmels Willen. Es ist wirklich krass. Dann bitten die dich noch Pins von deinen Lieblingskleidungsstücken rauszusuchen. Und du kannst sogar, wenn du das willst, deine Social Media Profile für die öffnen, damit die Stylisten sich sozusagen Eindruck von dir verschaffen können. Im Business Insider schreibt gerade eine Journalistin, die den Service ausprobiert hat, die Abfrage war so umfangreich, dass ich mir vorkam, als würde ich ein Dating-Profil ausfüllen. Und das alles, was du gerade erzählt hast, kann man, muss man ausfüllen, fließt alles in den Algorithmus ein. Also je mehr ich angebe, desto exakter ist dann nachher wahrscheinlich, dass es mir gefällt. Ne? Genau. Und es auch je mehr du zurückgibst, desto besser wird der Algorithmus. Weil alles, was nicht passt, wird irgendwie auch wieder da reingerechnet. Die verlassen sich halt komplett auf Daten. Auch das ganze Sortiment ist immer mit Kundenbefragungen, Studien abgeglichen. Die checken immer die beliebtesten Pinterest-Boards. Die gucken sogar nach der Wettervorhersage an deinem Ort. Und wenn es besonders heiß ist, dann schlagen sie dir halt irgendwie Shorts vor. Und wenig Polyester. Genau. Und hinter dieser ganzen Nummer steckt Eric Colson. Der war vorher Chief Analytics Officer bei Netflix und der wurde halt von Stitch Fix CEO Katrina Lake hier hingeholt. Der hat halt bei Netflix immer ausgetüftelt, dass dir neue Filme vorgeschlagen werden auf Basis von dem, was du vorher... Und das ist jetzt die super Aufgabe für ihn, weil er meint, das ist eine Hammeraufgabe. Es ist so komplex und so schwierig und er geht da total drin auf, die Mode zu revolutionieren. Du klingst ehrlich gesagt schon relativ begeistert. Dabei ist das Konzept bislang nur in den USA vorhanden. Stitch Fix, sind denn die Leute in den USA begeistert von dem, was die machen? Die Leute in den USA, die Frauen, die da mitmachen, die gehen total steil, wirklich. Also YouTube, die Styleblogs, die sind voller enthusiastischer Kunden, die ihre Pakete unboxen, so wie man das sonst nur von Apple kennt. Ne? Also, dass die Leute irgendwie stolz ihren Apple auspacken. Jetzt wird, have you seen my Stitch Fix? Oh, look what's in there. Und die gehen halt wirklich total ab. Und eine Kundin aus Ohio, die wird gerade bei BuzzFeed mit folgendem Satz zitiert. Getting my Stitch Fix is pretty much the highlight of my month. Und dann fragt sie noch, is that sad? Ein bisschen traurig ist das schon. Ich finde ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig. Aber dieses Gefühl, einen persönlichen Stylisten zu haben, das kommt bei vielen Kunden, die vor allem auch auf dem Land wohnen, gut an. Sie bekommen auch eine persönliche Nachricht ihres Stylisten zusammen mit Styling-Tipps, wie sich diese neuen Klamotten kombinieren lassen. Und Stitch Fix hat auch schon Nachahmer angezogen. Le Toad, Gwynnie B, Golden Toad. Und dann gibt es auch das männliche Pendant für Sebastian Sonntag. Trunk Club. Und Christine Hunsicker, CEO von Gwinnibee, sagt halt eben, was diese Frauen kaufen, ist der Moment, wo sie ins Büro kommen und die Kolleginnen sagen, wow, that's amazing. Oder Sebastian Sonntag kommt rein und man sagt, wow, du hast ja mal was an, was zusammenpasst. Genau. Und dieses Gefühl, Sebastian Sonntag, ja, sagt CEO die CEO von Gwinnibee, sagt, dieses Gefühl sei very addicting und very powerful. Und Buzzfeed meint eben, Vorteil dieses ganzen neuen Service sei es, dass die Mode entmystifiziert wird, guter Geschmack auch für die Masse, auch für Sebastian Sonntag verfügbar gemacht wird. Unfassbar. Genau. Hat er denn überhaupt das nötige Kleingeld dafür, wenn das auch für ihn angeboten wird? Also die Styling-Fee, Herr Sonntag, beträgt nur $20, kannst du dir leisten und wird dir, wenn du eines dieser 5 Teile aus deiner Box kaufst, voll angerechnet und wenn du alles nimmst, bekommst du nochmal 25% Rabatt auf alles. Ist der Wahnsinn. Ich bin dabei. Sofort. Stitch Fix. Ja, momentan sagen sie wahrscheinlich nichts zu ihren Umsätzen, läuft ja gerade erst an, aber die Begeisterung ist schon überall zu spüren. Momentan nur in den USA verfügbar? Genau, momentan nur in den USA verfügbar und die wollen auf jeden Fall dieses Jahr 200 Millionen Umsatz machen und ich denke mal, so wie ich das anhört, schaffen die das auch. Es gibt im Moment Wartelisten, dass Leute da rein wollen und nicht reinkommen. Ich kann es verstehen, ich wäre auch neugierig. Stitch Fix, der persönliche Stylist für zu Hause. Da stecken echte Menschen dahinter, aber die füttern einen Algorithmus mit Infos, die ihr abgebt über euch. Und dann kriegt man angeblich das perfekte Outfit auf sich, für sich zugeschnitten, alles. Einmal im Monat kriegt man ein super Paket. Und Sebastian, bist du dabei? Ja, es klingt schon nicht uninteressant. Damit du morgens auch mal sagst, oh, was hast du denn an? Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?